Und 6 Tage nachher nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führt sie beiseit auf einen hohen Berg. Und er ward vor ihnen verwandelt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschien ihnen Moses und Elias, die unterredeten sich mit ihm. Petrus aber hob an und sagte zu Jesus, Herr, hier ist für uns gut sein, wenn es dir recht ist, will ich hier 3 Zelte aufschlagen, eines für dich, eines für Moses und eines für Elias. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine Lichtwolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden, auf ihn höret. Und als es die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat hinzu und rührte sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie von dem Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, sie sollen niemand von dem Gesichte sagen, bis der Sohn des Menschen von den Toten auferweckt sei. Und die Jünger fragten ihn, was sagen denn nun die Schriftgelehrten, Elias müsse zuerst kommen? Er aber antwortete, wohl kommt Elias und wird alles wieder zurechtbringen. Ich sage euch aber, Elias ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was ihnen beliebte. So ist auch der Sohn des Menschen daran, von ihnen zu leiden. Hierauf verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Und als sie zu der Menge kamen, trat ein Mensch an ihn heran, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, erbarme dich meines Sohnes, er ist mondsüchtig und leidet schwer, denn oft fällt er ins Feuer, oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie vermochten ihn nicht zu heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich es mit euch aushalten? Bringt mir ihn hier. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr aus von ihm, und der Knabe ward geheilt von der Stunde an. Hierauf traten die Jünger zu Jesus beiseit und sagten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sagt zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, rücke von hier weg dort hinüber, und er wird fortrücken, und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art geht nicht aus, außer mit Beten und Fasten. Da sie aber in Galiläa zusammen verkehrten, sagte Jesus zu ihnen, es ist daran, dass der Sohn des Menschen in Menschenhände ausgeliefert wird, und sie werden ihn töten, und am 3. Tage wird er auferweckt werden. Und sie bekümmerten sich sehr. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Didrachmen zu Petrus und sagten, zahlt euer Meister die Didrachmen nicht. Er sagt, doch. Und als er ins Haus ging, kam ihm Jesus zuvor und sagte, was dünkt dich, Simon? Die Könige der Erde, von wem nehmen sie Zölle oder Steuer? Von ihren eigenen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sagte Jesus zu ihm, so sind also die eigenen frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, und wenn du seinen Mund aufmachst, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihnen denselben für mich und dich.